Mein Bruder ist der Vollmond und unsere Schwester die Sonne. Der Schlaf ist mein Todfeind und meine Augen immer offen. Ich bin viel zu lange wach und rede mit Gespenstern aus deinen Träumen. Und die Geister, die sie riefen, sind heute meine besten Freunde. Menschen werden zu schnell Brüder und dann wieder hoch ins Hirn. Auf der Straße wie Cousins, aber hassen sich im Netz. Gott trag mich weg oder schick mir einen Blitz. Denn die Scheiße mach ich nicht mehr lange mit. Ein Auge fürs Geschäft, das andere observiert. Du sagst, ich seh nicht so alt aus, wie ich mich fühle, aber der Stress konserviert. So steht so Flame, oder ich bin es schon immer gewesen. Höre die Stimme, die immer zu reden. Bruder, wer schläft, ist der verliert. Sitz jahrelang im Studio, während die anderen auf Party gehen. Kritzelbücher wollen mir neu texten mit dem Blut aus meinem Venen. So viele Ehrenmänner, doch keine. Keiner von gesehen, schenk lieber den Fans ein Teil meiner Seele, als hätten sie jeden Tag erlebt. Was bleibt außer Zeilen, aus Songs mit Tinte unter die Haut von vielen Leuten gestochen. Immer mehr Jahre und Raten, die schon vergehen wie Sekunden. Doch wenn du fragst, ja, ich glaub, ich hab's genossen. 80.000 Seiten über 1.000 Songs. Mit Haut und Knochen für den Job und der Rest gehört nur Gott. Geh und sag der Konkurrenz, dass noch lange nicht genug ist. Solange durch meine Adern auch nur ein Tropfen Blut fließt. So lang, bis ich dir sage, dass genug ist. So lang, durch meine Adern auch nur ein Tropfen Blut fließt. So lang, bis ich dir sage, dass genug ist. So lang, durch meine Adern noch nur ein Tropfen Blut fließt. Guck in meinen Lebenslauf, alles voll mit Rückschlägen. Hab nur noch Jungs in meinem Team, die Hoffnung nicht aufgeben. Für mich, die mit draufgehen, mich aus der Scheiße rausziehen. Nicht nur da sind, wenn's gut aussieht, denn mein Vertrauen ist schon gefickt. Mein Kopf raucht, denkt zu viel nach. Muss jetzt was aufbauen, die Zeit wird knapp. Paranoia verfolgt mich an jedem Scheißtag. Wenn du nur an dich selbst denkst, dann bitte halt Abstand. Denn ich brauch keine Hände, die mich runterziehen, die nur helfen, wenn sie dadurch bisschen Geld verdienen. Hab aus Fehlern gelernt, die Welt dreht sich weiter. Ich bereue keinen Tag, keine Tat. 80.000 Seiten über 1.000 Songs. Mit Haut und Knochen für den Job und der Rest gehört nur Gott. Geh und sag der Konkurrenz, dass noch lange nicht genug ist. Solang durch meine Adern auch nur ein Tropfen Blut fließt. So lang, bis ich dir sage, dass genug ist. So lang, durch meine Adern noch nur ein Tropfen Blut fließt. So lang, bis ich dir sage, dass genug ist. So lang, durch meine Adern noch nur ein Tropfen Blut fließt. Ich hab mein halbes verdammtes Leben danach gesucht. War lieber high, hab mir gedacht, wird sowieso nie alles gut. Man will lieber schnell vergessen, wenn man redet und nichts tut. Mama, mach dir keine Sorgen, denn schon morgen haben wir mehr als genug. Selbst wenn sie denken, dass sie mich kennen, ich häng nicht auf Tour ab, um große Namen Bruder zu nennen. Ich wechsle nicht meine Gang, kokse nicht mit den Fans. Das Loyal auf meiner Hand, das ist ein Statement und kein Trend. Ja, er rennt dort in die andere Richtung. Bruder, ich hol dich ein, egal wie weit, ich zieh den Scheiß durch. Zu lang mit dem Kopf im Sand. Doch solang ich noch kann, geh ich lieber durch die Wand. So lang, bis ich dir sage, dass genug ist. So lang, durch meine Adern noch nur ein Tropfen Blut fließt. So lang, bis ich dir sage, dass genug ist. So lang, durch meine Adern noch nur ein Tropfen Blut fließt. Mein Bruder ist der Vollmond und unsere Schwester die Sonne. Der Schlaf ist mein Todfeind und meine Augen immer offen. Ich bin viel zu lange wach und rede mit Gespenstern aus deinen Träumen. Und die Geister, die sie riefen, sind heute meine besten Freunde.